ראשון, דו הסמאים בכפוין. די פחי די לירביות, ואני יודע מוגי אורס. לא דידי מול צום דאנס ניין, עוד עצום רנדבו. Ganz auch geht ihr ganz leise so, und mir jetzt bitte zu. Vergiss nie nicht, mein lieber Schatz, muss ich auch heute von dir gehen. Die Warterei, die dir in Kauf, denn mein Glied ist ein Wiedersehen. Vergiss nie nicht, mein lieber Schatz, bei dir zu sein ist immer schön. Also am Abend ist das größte Glück der Welt. Deine Bussen durchzählen, das darf man wirklich glauben. Du bist ein echtes Glücksgefühl, ich schau dir gern in Daumen. Dann denk ich nur noch an uns vor, wir passen echt gut zusammen. Da fällt mir dann die Sonne ein, ich fang zum Singen an. Vergiss mich nicht, mein lieber Schatz, muss ich auch heute von dir gehen. Die Warterei nehme ich in Kauf, denn bald gibt es ein Wiedersehen. Vergiss mich nicht, mein lieber Schatz, bei dir zu sein ist immer schön. Da so am Abend ist das größte Glück der Welt. La la la la la la la la la la. Vergiss mich nicht, mein lieber Schatz, bei dir zu sein ist immer schön, dass du am Abend.